Moin, hier ist Christiane. Ich bin 5 Wochen auf einem Forschungsschiff unterwegs und nehme euch und eure Fragen mit an Bord. Wenn wir über wichtige Personen auf einem Schiff reden, fällt wohl jedem zuerst der Kapitän ein. Woran viele im ersten Moment nicht denken, ist der Schiffskoch oder die Schiffsköchin. Doch wenn man erstmal ein paar Tage auf dem Meer verbracht hat, merkt man schnell, mit dem Essen steht und fällt die Stimmung an Bord. Für Matze, der schon immer zur See fahren wollte, war der Beruf des Schiffskochs der richtige Weg dazu. Weil ich zur See fahren wollte, habe ich überhaupt Koch gelernt. Weil Mechaniker war ich schon, also Feinwerkmechaniker, und dann hatte ich keine Lust auf Schiffsmechaniker, also bin ich Koch geworden. Nachdem Matze also seine Ausbildung abgeschlossen hatte, musste er nur noch entscheiden, auf welches Schiff er gehen wollte. Der logischste Weg wäre, dass man halt auf ein Kreuzfahrtschiff geht, was sehr anstrengend ist. Und dann macht man halt verschiedene Schiffe irgendwie. Kreuzfahrt, also es gibt ja auf den ganzen Containern, gibt Schiffen fahren ja gar keine deutschen Köche mehr. Das sind ja alles irgendwie asiatische Köche, weil wir sind einfach zu teuer. Deutschen. Aber jetzt zum Beispiel zu dem Job bin ich gekommen, weil ich habe mich einfach beworben. Weil es gibt halt nicht so viele Möglichkeiten, auf Arbeitsschiffe zu kommen, also so keine gastronomischen Schiffe. Pleasurecraft, wie man sagt. Und Forschung ist halt noch eins, weil da die Besatzung komplett deutsch ist. Oder NGOs gibt es auch, aber am besten ist halt, wenn man eine deutsche Flagge hat, wie jetzt hier zum Beispiel. Bevor er seine Arbeit für die Reederei Brise begann, arbeitete Matze auf dem Schiff Esperanza, der NGO Greenpeace. Seit 3 Jahren ist er inzwischen auf der Maria Esmerian angestellt. Als Schiffskoch muss man viele Dinge können, die auch jeder Koch an Land können muss. Nur, dass zusätzlich weitere Fähigkeiten notwendig sind. Ich glaube, also am wichtigsten ist halt irgendwie immer die Arbeitsstruktur. Das ist ja bei vielen Jobs so, aber auch an Land bei den Köchen. Dann auch ein soziales Verständnis, was halt gerade irgendwie gebraucht wird oder gewünscht wird. Interkulturelles Verständnis auf jeden Fall. Man sollte auch ein bisschen kochen können. Also lecker. Ja, und Proviantplanen zum Beispiel, da ist halt auch Erfahrung einfach wichtig. Weil man geht nicht in die Schule und lernt, wie man für 4 Monate Proviant einkauft. Also das sind Erfahrungswerte und Berechnungen und Statistiken eigentlich. Proviantplanung ist also ein großes Thema und auf Forschungsschiffen besonders wichtig, da sie meistens viele Wochen unterwegs sind, ohne zwischendurch einen Hafen anzulaufen. Wir werden an Bord mit Frühstück, Mittag und Abendessen versorgt. Zusätzlich zum normalen Frühstück gibt es meistens noch Eier nach Wahl oder Pancakes und am Nachmittag Kuchen. Der Plan für die Mahlzeiten wird immer halbwöchig ausgehängt. Also es gibt jetzt keinen Menüplan, den wir 4 Monate vorher schreiben, aber man spricht sich halt natürlich ab mit den Kollegen, was die halt gerne kochen oder was die halt gerne benutzen. Wir haben Listen irgendwann gemacht, so wie viel Stück Butter verbraucht man im Durchschnitt am Tag. So, dass man sich halt einfach hochrechnen kann. Weil die Proviant wird ja schon so bestellt, dass man quasi 2 Monate vorher, bevor das Proviant kommt, für etwa 4 Monate bestellt. Das heißt, ich muss ja rein theoretisch wissen, was habe ich jetzt, was habe ich in 2 Monaten noch und was brauche ich dann für 4 Monate. Das kann man nur mit einer bestimmten Erfahrung machen. Und es wird halt immer besser, je mehr, aus meiner Perspektive, je mehr man sich damit beschäftigt. Dann gibt es natürlich noch verschiedene Dynamiken, wie vermehrt vegetarische Personen, auf die man auch eingehen muss. Und das ist ein Riesenthema. Also Proviant ist schwierig. Und die Küche geht nicht nur auf spezielle Essenswünsche wie vegetarische Ernährung ein, sondern versucht auch, den Geschmack von allen zu treffen. Ich persönlich finde es auch interessant, wie Leute sich ernähren und du halt immer wieder feststellst, dass deine Zunge nicht die Zunge von allen ist. So, ich sag halt gerne, wir sind 45 Menschen an Bord. Und die hatten alle 45 Mütter und die haben alle unterschiedlich gekocht. Und die Mutter oder die Person, die halt in der Kindheit für dich kocht, meistens ist es halt die Mutter, die schult halt diese Zunge eigentlich. Und wenn man dann auf einem Schiff arbeitet, wo eine sehr internationale Crew da ist, dann ist es halt noch komplizierter, weil die Mütter vielleicht dann noch anders gekocht. Und dann kommen noch die verschiedenen Kulturen dazu. Auf einem Schiff kann es aber manchmal auch andere Gründe geben, warum das Essen nicht aufgegessen wird. Bei Seegang, ganz am Anfang, das muss man auch erst lernen, dass viel zurückkommt. Denkst du so, hey, was ist los, was habe ich falsch gemacht? Und bis dir einfällt, ja okay, das sind halt Leute seekrank so und haben halt sich überschätzt. Da stellt sich jetzt die Frage, was ist denn nun das beste Essen bei Seekrankheit? Ich würde eigentlich sagen, so Brühe, das Problem ist, die schwappt der dann rum. Ich glaube, man sollte einfach Brot essen, so Weißbrot mit ein bisschen Käse oder so, nicht zu fettig. Und vielleicht auch nicht warm, nicht zu überwürzen. Also ich würde, glaube ich, das essen. Ich bin nie wirklich seekrank, aber das ist sehr unterschiedlich. Bleibt doch mal etwas Essen übrig, sei es wegen Seekrankheit oder aus anderen Gründen, wird die Küche in der Resteverwertung kreativ. Naja, prinzipiell wollen wir ja immer so kochen, dass so wenig wie möglich übrig bleibt natürlich. Aber klar, wenn Reispfanne übrig bleibt, dann packt man das halt in eine Schale, dann kann sich das jemand noch abends warm machen oder so. Also wir verarbeiten schon alles so weiter, so viel Essen fliegt jetzt nicht weg, weil man ja natürlich auch ungefähr weiß, wie viel man so braucht. Kommt ja nicht irgendwie noch ein Bus vorbei, der dann zufälligerweise nochmal Reis braucht oder so. Das ist vielleicht auch ein Skill, den man irgendwie als Schiffskoch braucht, dass man halt Reste gut verwerten kann. So. Also dass sie halt noch lecker sind, anschaulich. So, weil das Problem ist mit Essen ja immer, das sieht toll aus und dann nach einer halben Stunde sieht es halt nicht mehr so toll aus. Und wie verwerte ich es? Aber ich mag das ganz gerne bei so wie ein Risotto, dass man daraus dann Bratlinge macht. Also das ist auch in Italien ein ganz normales Gericht. So, das haben wir uns nicht ausgedacht. Eine weitere Herausforderung auf langen Seereisen ist es, die verschiedenen Lebensmittel lange haltbar zu machen. Auf unserer Fahrt hatten wir den Vorteil, einen Zwischenstopp in St. John's, Kanada zu machen. So konnten wir nach 10 Tagen unseren Frischproviant noch einmal aufstocken. Es gibt aber natürlich ein paar Tricks, mit denen man sicherstellen kann, dass die mitgenommenen Lebensmittel möglichst lange halten. Also zum Beispiel, man ärgert sich ja manchmal im Supermarkt, warum Gurken eingeschweißt sind. Aber für den Lieferanten, also den Großhändler, ist das halt ein totaler Vorteil, weil alles, was du ja anfasst, damit gibst du ja Bakterien ab. Und wenn die Gurke zum Beispiel schon eine Delle hat, dann die wird schnell erfaulen. Und dadurch ist sie zum Beispiel eingeschweißt. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, Kühlhäuser sind ja belüftet, die haben ja einen Ventilator. Und die ständige Luftzirkulation da drin schadet halt auch zum Beispiel der Gurke. Das heißt, was wir machen, ist halt oft zum Beispiel Salate, deswegen halten die auch so lang, packen wir in Müllsäcke oder in dafür vorgesehene Säcke, damit die quasi nicht diesen Wind abbekommen. Das ist halt total wichtig, was benutzt du zuerst? Ja, also Zucchini fault halt schneller weg als so eine Zwiebel oder so oder ein Kürbis oder sowas. Das konnte euch hoffentlich einen kleinen Einblick in den Beruf des Schiffskochs geben. Und wenn ihr noch nicht überzeugt seid, lasst euch von Matze zum Abschluss noch von den schönsten Orten erzählen, an denen er schon gekocht hat. Ich glaube, das ist auf jeden Fall die Antarktis gewesen, auf der Traverse, also eine Landexpedition. Und zwar in einem kleinen Wohncontainer, also in einem Schiffscontainer auf 3000 Meter Höhe. Und wir hatten einen Gasherd und da ist das Problem, dass durch die Höhe der Gasdruck halt geringer ist und dadurch halt Wasser unwahrscheinlich lange braucht, bis es kocht. Einmal durch den geringen Gasdruck, obwohl eigentlich Wasser schneller kocht bei hohem Druck. Also das hat sich, aber das Gas ist einfach, also die Flamme ist einfach nicht mehr heiß. Und das ist schon kompliziert. Das wäre auf jeden Fall eine Sache. Und vielleicht noch mal auf einem Schiff in Spitzbergen, da haben wir gegrillt. Und während wir gegrillt haben, hinten auf dem Achterdeck, auf dem Helikopterdeck, ist ein ganz großes Stück Gletscher abgebrochen und das war sehr cool.